Aber ich sag mal so, von dem Krankenhaus her ist ja gar keiner irgendwie auf die Idee gekommen, sagen wir mal, mich da irgendwie psychologisch dazu besuchen. Das ist sehr, sehr zu kritisieren an der ganzen Sache. Deshalb schlage ich jetzt vor, liebe Inge, dass du auflegst und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Machen wir das mal so. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss, Inge. Tschüss. So, ihr Lieben, draußen im Fernsehland, jetzt grüße ich euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Und es gibt eine kleine Neuerung bei uns, das könnt ihr hier vorne sehen. Wir haben eine neue Telefonnummer. Die Telefonnummer lautet 0800 5678 111. Und ich muss mich bei euch entschuldigen, dass hier dieses grässliche Wort Free Call steht. Das heißt nichts weiter wie umsonst. Das heißt umsonst, ihr könnt hier bei mir umsonst anrufen, wenn ihr mich sprechen wollt, wenn ihr mit mir reden wollt. Also die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wir sind wieder offen heute in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das heißt, ihr könnt euch hier bei mir melden. Ganz einfach, wenn ihr mit mir reden wollt. Zum Beispiel hat Sebastian angerufen und Sebastian ist 24 Jahre alt. Hallo? Ich grüße dich, Sebastian. Ja, hallo Jürgen. Ja. Ich habe auch umsonst angerufen bei dir. Ja. Mein Lieber. Und zwar, ich rufe an wegen der Sendung am Donnerstag, wegen dem Kai. Da hat ja von dieser alten Dame berichtet. Ja. Ich glaube 78 war sie, die nochmal so einen jungen, knackigen Kerl ganz gerne nehmen möchte. Vernaschen würde. Ja. Und die alte Dame hat dem Kai 50.000 Mark angeboten. Ganz genau. So ganz mehr oder weniger angeboten. Ja, und da habe ich mir jetzt überlegt, also falls er jetzt da nicht so die Triebe zu hätte, da würde ich mich jetzt zur Verfügung stellen. Na, da haben wir aber jetzt was angefangen hier. Also wenn Kai das doch nicht machen will, ich hatte ja so den Eindruck, dass er es nicht vorhat zu machen. Ja, ja. Ne? Oder was hast du für einen Eindruck? Ja, also ich hatte dann doch so das Gefühl, dass so seine Freundin das Problem war. Genau, ganz genau. Und das wäre also bei mir nicht das Fall. Du würdest dich gar nicht... Nur ist die Frage natürlich, Sebastian, ob du genauso knackig und süß rüberkommst, wie offensichtlich Kai für die ältere Dame. Ja, gut. Beschreib dich doch mal. Vielleicht schaut die ältere Dame ja zu jetzt im Moment. Ja, also erstmal dazu, das könnte natürlich ein Problem sein, weil sie ihn jetzt natürlich kennt. Klar. Und er hat ja... Aber du wirkst ja spontan auch schon mal sehr nett. Oh, dankeschön. Sehr sympathisch und charmant. Beschreib uns doch mal ein bisschen äußerlich, wie du aussiehst. Ja, ich bin 1,83 groß. Das ist schon mal gut. Relativ schlank. Auch schön. Und dunkelblonde, relativ kurze Haare. Ja. Brille. Ja. Ja. Und Fingernägel sauber, Zähne in Ordnung. Ja. Sonst auch alles dran und funktioniert? Hoffe ich doch, ja. Ja, Sebastian. Und dir wird das nichts ausmachen, mit einer Frau zu schlafen, die dir überhaupt nicht zusagt vielleicht? Die vielleicht auch ein bisschen älter ist als du, wie eben diese Dame von 78 Jahren? Ja, sagen wir so. Ich meine, ich würde es dann wirklich nur des Geldes wegen machen. Ich meine, es wäre sicher auch meine Erfahrung dann. Also ich glaube, so in meinem Bekanntenkreis hat das bis jetzt noch niemand gemacht. Würdest du es erzählen oder würdest du es ganz für dich behalten? Nee, ich glaube, ich würde es erstmal keinem erzählen. Wenn er erstmal ein bisschen krass über die Sache gewachsen ist, dann schleich mal so ein paar Jahren. Na, du müsstest es mir erzählen, wenn du denn da irgendwie zu Potte kämst. Ja, das in jedem Fall, klar. Hast du dir denn da schon so Gedanken gemacht, wie du dich in Fahrt bringen würdest? Ne, wir stellen uns die Situation vor, du stehst dann da vor der älteren Dame und dich turnt es nicht an, das ist nicht dein Fall. Mhm. Und du musst ja was passieren, ne? Ja, ich denke, also es passiert ja dann sowieso nicht von der einen Minute auf die andere. Da, ich nehme mal an, dass auch die Dame dann sicher noch einen schönen Abend haben möchte und so nicht so rein und raus, sondern dass noch ein bisschen was dabei ist. Mit Zärtlichkeit ist klar. Und wir könnten ja auch alle sammeln für dich, dass du dir eine kleine Dose Viagra kaufst. Ne, wenn alle Stücke reißen, dass es dann zumindest mechanisch funktioniert. Mhm, ja. Wie wäre das, wenn, ich meine, 50.000 Mark ist ja nur eine Stange Geld. Ne? Ja, wenn die alte Dame sagt, das ist nicht damit getan, dass du eine halbe Stunde hier die Nummer schiebst mit mir. Du musst dann auch eine ganze Nacht mit mir verbringen, bei mir in meinem Bett. Ja, also eine Nacht, das wäre im Prinzip... Mit Kuscheln auch, dann auch, ne? Mit Kuscheln. Ja. Ja, das wäre natürlich dann sehr viel geistige, mentale Vorbereitung nötig, aber ich kann mir das schon vorstellen, ja. Ich meine, eine Nacht, was ist schon eine Nacht? Also was ist eine Nacht im Leben? Ja, was sind 50.000 Mark dagegen? Das ist eben. Was würdest du denn für die 50.000 Mark machen? Dir ein Cabrio kaufen oder was? Ach, ich glaube, ich würde es erstmal so bunkern vielleicht und dann so à peu so ein bisschen ausgeben, weil ich denke, das würde natürlich dann auch auffallen, wenn ich dann auf einmal mit einem dicken Benz oder so wahrscheinlich, bei meinen Freunden erscheint. Und deswegen, also werde ich es wahrscheinlich so ganz im Verborgenen halten, muss eh keiner wissen und ja. Mir ist bei dieser ganzen Geschichte ja wirklich nicht klar gewesen, warum diese Frau so scharf auf diesen Kai ist und sich nicht für 500 Mark oder für 1000 Mark einen professionellen Gigolo bestellt, ne? Dessen Job das ist und dann wird die Sache gegessen. Ja, das ist vielleicht, weil sie ihn kennt und kann sein. Und sich auch so schätzen und lieben gelernt hat jetzt und mit der Zeit, ich glaube, er hat auch Zivildienst gemacht. Ja, und, genau. Was machst du vom Beruf? Ich bin Student noch. Was studierst du? Physikalische Technik. Physikalische Technik? Da können wir sicher erst eine Weile auch darüber reden. Machen wir jetzt aber nicht. Also wir können das ja mal irgendwie so im Auge behalten, falls Kai nicht mitmacht. Da gibt es einen Sebastian, der wird's machen. Genau, und also habe ich dem Redakteur schon gesagt, also es müssten jetzt auch nicht 50.000 Mark sein, also im Prinzip. Ach, du machst es ja noch billiger. Wie viel denn? Also ab 10, also 10, 10.000 sollten schon sein, ja. 10 sollten schon sein. Also ich glaube, jetzt wird in den Altenheimen schon gesammelt. 10.000 Mark so schnell zusammen, dass Sebastian vorbeikommt. Was habe ich denn jetzt eingebrockt? Sebastian, du hast das noch nie gemacht, sowas, ne? Das muss ich noch wissen. Nee. Noch niemals? Nee, habe ich überhaupt nicht. Ja. Gut. Also von der anderen Seite, also wo wir jetzt schon dabei sind. Also ich bin schon ein paar Mal so in Puff, also auf gut Deutsch gegangen. Also so einer bist du auch. Ja, gut. Warum gehst du in einen Puff? Ich gehe nicht. Ich bin in meinem Leben jetzt 3 oder 4 Mal gegangen vielleicht. Ich spreche sicher auch das aus, was viele Leute jetzt nicht aussprechen würden, aber insgeheim dann doch zugeben, dass sie es mal irgendwann gemacht haben. Ja. Wir sind ja unter uns, ne? Sebastian, ich habe es auch schon mal gemacht. Insofern ist es völlig... Das ist ja klasse. Es ist schon in Ordnung. Wir verstehen uns schon für wir beiden. Genau. Aber du hast keine Freundin im Moment, ne? Dann bin ich ja beruhigt. Keine. Okay, ich danke für den netten Anruf. Ja. Und wer weiß, vielleicht bleiben wir in Kontakt. Alles klar, ne? Das ist super. Tschüss, Sebastian. Okay, tschüss. Ihr Lieben, zu diesem Thema letzte Woche Donnerstag, unmoralische Angebote mit der älteren Dame, möchte ich euch stellvertretend für wieder sehr, sehr, sehr viele Faxe, die wir bekommen haben, eins von Tobias aus Hamburg vorlesen. Und der Tobias schreibt, hallo Domian, ich muss sagen, ich bin begeistert von dir. Der Verfechter ewiger Treue kommt ins Stutzen. Der Idealist Domian hat scheinbar eine menschliche Schwäche, Doppelpunkt Money. Dies zeigt uns Zuschauern, dass du auch nur einer von uns bist und kein überirdischer Besserwisser. Darüber und dafür bewundere ich dich sehr. Mein Vorschlag für Kai, hol dir die Kohle ab. Also ich weiß, das hat eure Gemüter erregt, wie sich der Kai verhalten soll. Und ich bin gespannt, wie diese Geschichte weitergeht und was wir von Kai hören werden. Es geht weiter mit Georg und Georg ist 18 Jahre alt. Ich grüße dich, Georg. Ja, hallo, Domian. Was ist denn dein Thema? Ich bin Leichenbestatter. Du bist Leichenbestatter mit 18 Jahren? Mhm. Wie kommst du zu dem Beruf? Durch einen ehemaligen Arbeitskolleg, der hat mich da drauf gebracht, weil er aufgehört hat. Und hat er gesagt, ruf mal bei der Frau an und bewerb dich mal telefonisch. Mhm. Und habe ich da angerufen und mich beworben. Das ist ein richtiges Bestattungsinstitut. Ja, richtig. Mhm. Und habe ich mich beworben und hat die Frau gesagt, ja, eine Woche später hat sie dann angerufen, er hat mir vorher schon anzukauft und hat halt gesagt, ja, ich soll kommen, könnte jemand schon eine Überführung machen. Welche Voraussetzungen muss man denn für diesen Job mitbringen? Normal Führerschein, Klasse 3, den habe ich zwar noch nicht, aber es geht auch ohne. Ich sage mal, du musst halt du musst das verkraften können. Mhm. Wenn du das also, verkraftest, bringt es nichts. Worauf ich hinaus wollte, ist, das ist kein Ausbildungsberuf. Das doch, Fleischer. Nein, nein, das ist ein Missverständnis. Also, ja. Bestatter ist kein Ausbildungsberuf. Man kann es lernen, aber ich habe es nicht lernen brauchen. Mhm. Ich mache das aushilfsweise. Du bist von Beruf, das war jetzt gerade sehr witzig, du bist von Beruf Fleischer. Ja. Ja, und bist jetzt Bestatter, bist ja so reingeschlittert. Ne? Mhm. Nun hast du gerade gesagt, dass die Frau da angerufen hat, gesagt, sie können schon zum ersten Mal da vorbeikommen und bestatten, oder wie nennt man das? Nicht bestatten. Ich habe es gerade eben gesagt. Du hast es gerade gesagt, ich habe es auch jetzt gerade eben vergessen. Ja, ich sag mal. Als du dann zum ersten Mal damit konfrontiert wurdest, beschreib doch mal die Situation. Also die erste tote Frau, was ich geholt habe, da habe ich erst einmal so Schnapsfläschle, so ein kleines mitgenommen. Mhm. Weil ich gedacht habe, vielleicht verkraftet es nicht oder so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, bin ich neu, habe geguckt und gut. Das war bei der Frau zu Hause? Nee, im Altersheim. Im Altersheim. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gut, brauchst du nicht das Fläschle, verkraftet, schmeiß den Mülleimer, so wie es ist. Bist du weggeschmissen. Bist du alleine reingegangen in das Zimmer? Nee, mit dem Kollegen. Mit dem Kollegen, So, dann hast du das Schnapsfläschchen hast du dann weggeschmissen. Ja, in Mülleimer. Ja, und dann? Und dann haben wir die Frau in die Trage und dann ist Leichenschauhaus und dann wird sie da eingesagt, halt und begleitet, geschminkt. Mhm. Und so weiter gerichtet für die Verwandtschaft. Also gerichtet heißt, dass man sie auch anzieht, so wie die Angehörigen das möchten und sie so ein bisschen auch pudert oder mit Make-up oder ja, irgendwas. Richtig. Und das hast du auch alles dann schon mitgemacht mit dem Kollegen? Ja, das kriegst du alles mit. Zum Beispiel heute habe ich schon wieder 3 Stück geholt. Mhm. Was für ein Gefühl war das? Lass uns doch mal bei der allerersten Frau bleiben. Was für ein Gefühl war das für dich, dann zum ersten Mal, auch mit deinem jungen Alter von 18 Jahren, eine Leiche anzufassen, einen toten Menschen? Den anzuziehen, das ist ja dann auch eine gewisse Intimität auch mit dem toten Menschen, die du da hast. Mhm. Wie hast du dich da gefühlt? Also ich sag mal, am Anfang komisch. Aber ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt. Du hast ja Handschuhe alles an, kann dir nichts passieren. Also kein Ekel? Nee, gar nicht. Angst? Nee, auch nicht. Ich sag mal, wenn du einen Toten holst, eröffnet ja dann alle Muskeln und er lässt halt dann auf guten Stuhlgang und so raus. Ist das immer so? Ja, immer so, fast immer so. Ja. Und es riecht halt dann schon streng. Mhm. Aber das ist nicht schlimm. Mhm. Das macht nichts. Das sind die Schweine auch, denen auch so gerochen. Da hast du ja auch Erfahrung damit. Ne? Ja, richtig. Ja. Kannst du sagen, wie lange machst du das jetzt schon? Seit dem Juli 98. Seit dem Juli 98, naja, das ist schon eine ganze Weile. Machst du das als Hauptberuf? Du hast gerade so gesagt, als Nebentätigkeit machst du, oder? Ja, das mache ich ab und zu. Ab und zu. Es kann mal sein, sie braucht mich gar nicht, ruft mich 2-3 Monate nicht an. Dann ruft sie mich wieder an und dann zum Beispiel wie heute und habe ich gleich 3 Leute hintereinander holen müssen. Also du arbeitest in der Hauptzeit, arbeitest du als Fleischer? Nee, ich habe Fleischer aufgehört. Ja. Habe ich keine Lust mehr. Ich sage mal auch, gern als Leichenbestatter fest arbeiten, aber. Und was machst du jetzt, wenn du nicht als Bestatter arbeitest? Zurzeit? Gerade gar nicht. Gar nichts. Ach so, das ist dann halt so ein Job einfach für dich. Ja, Nebenjob, da ist es gerade gut. Ist es, kannst du irgendwas sagen, was dir, du erzählst das ja so, als wäre es dir doch relativ leicht von der Hand gegangen und es macht dir nicht sehr viel aus. Nee, es macht mir auch nichts aus. Gab es denn noch irgendetwas, wo du sagen würdest, naja, das ist schon ein bisschen krass? Ich sag mal, wenn du Kinder holen möchtest oder so. Das ist schon schlimmer. Da denke ich auch anders. So wie jetzt, oder ich habe letztes Jahr noch am Dezember jemand geholt, mist, wo ich kannt habe, vom Sehen und vom Namen her. Da war es auch schon ein bisschen komisch. Da hat es auch schon gekribbelt. Aber hast du auch schon mal mit Unfallopfern zu tun gehabt? Nee, das noch nicht. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch besonders schwierig ist, wenn jemand sehr verletzt ist. Und eben. So Ursachenmaschine. Also meine Mutter hat ja zwar was dagegen, mein Vater nicht, der das auch mache, aber dann wird meine Mutter meinen Vater rausschmeißen, wenn der das machen wird. Dann so weit geht die Toleranz dann doch nicht. Ja, weil meine Mutter sagt, sie hat nichts dagegen irgendwie. Aber halt, wenn ich komme, muss ich sofort duschen. Ich soll sie nicht anlangen, sie ekelt sich schon davor, wo ich ihr das gesagt habe, dass ich das mache. Dann hat sie erst gesagt, zieh ich aus, du kommst hier nicht mehr rein. Und so, weil sie Angst gehabt hat wegen der Krankheiten oder so, da kann ja im Prinzip gar nichts passieren. Du hast ja immer Handschuhe an. Hast du auch einen Mundschutz? Nö, das braucht man nicht. Du hast gerade von den Ausscheidungen gesprochen, der toten Menschen, die dann natürlich entsprechend extrem riechen. Riecht der tote Mensch auch, mit dem du zu tun hast? Oder ist das ganz unterschiedlich? Das ist unterschiedlich. sag mal jetzt, wenn es noch, sagen wir mal, 3-4 Stunden oder 2 Tage her ist, die sind ja in Kühlzelle. Mhm. Da wird gekühlt und da passiert gar nichts. Es stinkt nicht oder so. Es stinkt halt nur die Ausscheidung. Mhm. Musst du denn die, oder müsst ihr diese Ausscheidung auch bereinigen? Müsst ihr sauber machen? Die Pampers bleiben oft dran. Die bleiben dran. Mhm. Ja, ja. Weil die haben ja vom Alterheim oder so Krankenhäuser kriegen die so Pampers ran, mhm, und es bleibt dann dran. Nun hört man ja immer wieder, und du hast es gerade auch gesagt, dass man die toten Menschen wäscht, mhm, bevor man sie denn anzieht. Wie wäscht man und wo wäscht man einen toten Menschen? Ah, im Prinzip ist er schon gewaschen, aber im Gesicht wird er halt nochmal gewaschen. Mhm. Und dann die Hände zusammengefaltet, weil wenn du den Mund zukleben tust oder die Augen, dann hebt der Kleber manchmal nicht. Und dann musst du es halt vorher abwaschen. Hm. Was ist das für ein Gefühl, wenn wenn dich ein toter Mensch anstarrt, wenn die Augen nicht geschlossen sind? Das macht mir nichts. Gar nichts? Nee. Du gehst da sehr cool mit um, ich wundere mich schon. Ja, weil ich sag mal, mir macht das nichts. Hm. Ich habe auch gemeint, es macht mir was, aber hm, ich sag mal, immer, du bist immer aufgeregt, wenn du da hingehst. Hm. Und dann siehst du den oder holst ihn raus und denkst, ah, okay, er kann da nichts mehr machen oder es hm, ist nicht schlimm. Hast du ihn halt. Hast du durch diese Eindrücke jetzt auch irgendwie mehr über deinen eigenen Tod nachgedacht? Irgendwann liegst du mal da und jemand anderes macht das mit dir. Hey, sagen wir mal, man macht auch ein bisschen Scherze. Mhm. Weil man, wenn man nur an die Leute denkt und so, dann geht man schon runter, weil ich kenne auch ein paar, die sind alkoholkrank dadurch. Mhm. Aber was für Scherze macht man denn da zum Beispiel? Also ich sag mal, da greift man das Ärmchen und dann sagt man so, jetzt darfst du noch einmal richtig schön reinschlupfen, wird er geholfen und so. Mhm. Also du denkst nicht dran oder du redest mit einem Kollege, mhm, oder so. Das ist klar, das ist ja in jedem OP ist das ja genauso, dass da die Ärzte auch Scherze machen. Meine Frage war aber ganz anders. Meine Frage war, ob du über deinen eigenen Tod auch durch diese Tätigkeit nachdenkst. Oder nee, anders nachdenkst als früher vielleicht. Mhm. Du hast also nicht mehr Angst vor dem Tod als vorher? Nee. Gar nicht. Ich sage mal, sterben muss jeder. Mhm. Dann hast du eine sehr solide und gesunde Einstellung dazu. Ja, ich glaube, manch einen wird das umhauen, was du da wahrscheinlich schon gesehen klar hast. Ja, klar, da wird es vielleicht nachher noch einer sagen, gerade wegen ihm, der ist da knüppelhart oder so, aber ich sag mal, mir macht das nichts. Nein, aus. Also wenn du so eine, ich sag mal wirklich, so eine bodenständige Einstellung dazu hast, ist das völlig in Ordnung und mhm, völlig klar. Schämst du dich, wenn du das so deinen Kumpels oder deinen Freunden erzählst du denen das, wenn... Sie fragen mich schon, was ich arbeite, wenn ich dann sage, ich arbeite nebenbei als Leichenbestatter, dann ekeln die manches schon, zum mhm, Beispiel jetzt auch Mädels oder so. Mhm. Ja genau, Stichwort Mädels. Du lernst irgendwo eine scharfe Frau kennen. Das wollte ich gerade sagen. Ja, erzähl mal. Und die redet mit dir, du flirtest mit ihr und dann fängt sie an, ja, was arbeite ich? Dann sagst du, aber ich Leichenbestatter, dann geht sie gleich mal so ein paar Schritte zurück. Ja, das glaube ich. Und ich kenne aber auch eine, die der gefällt es sogar, die dir das sogar selber mache, Leichen schminken und so. Ja. Das würde ich auch gern machen. Das du solltest vielleicht, Georg, in eine Bestatterfamilie einheiraten. Irgend so ein steinreiches Bestattungsinstitut. Das ist jetzt, wo ich arbeite, ein kleines, die auch eine Tochter. Da so siehst du. 16, 17 ist die rum. Ist doch wunderbar. Ja, aber 17, das ist mein Fall. Ach, das kann man sich irgendwie hinbiegen. Nee, ich sag mal, ich würde das gern machen, aber ich habe jetzt schon überall angerufen in Stuttgart, aber Stuttgart ist zu weit weg. Ich würde es gerne im Kreis Heilbronn ja machen. Also du hast da richtig Spaß dran. Du würdest lieber jetzt hauptsächlich als Bestatter arbeiten, denn als Fleischer. Fleischer möge ich nicht mehr. Der habe ich mehr. 3 Jahre, das hat mir gelangt. Was hat denn dir am Beruf des Fleischers nicht gefallen? Die Schweine tot machen, das habe ich nicht können. Und ah, so. Ja. Mhm. Ist halt, sagen wir mal, Metzger ist ein bisschen ein dreckiges Geschäft, sagen wir mal so. Also ist für dich Bestatter ein saubereres? Das wird für mich in dein Frage kommen, sowas. Mm-hmm. Und nie, ich muss nochmal nachfragen, du hast nie nachts irgendwelche Horrorträume oder... Das habe ich am Anfang gemeint, ich krieg da irgendwas, aber gar nicht. Gar nichts. Du kommst nach Hause, wäschst dich, isst schön Abendbrot und ziehst dir irgendeinen Videofilm rein oder weiß ich was. Ja, ich esse auch morgens, bevor ich gehe oder so, oder bevor ich gehe, esse ich noch geschwind was und dann gehe ich. Und kannst du auch zwischendurch, also wenn du mehrere Bestattungen am Tag hast, kannst du zwischendurch auch eine schöne Frühstückspause machen mit einem Stück Fleischwurst und geht das? Könnte ich ruhig. Das ist auch kein Problem. Ja, keine Probleme. Ich finde das gut. Wenn du so bist, wie du bist, finde ich das völlig in Ordnung. Sonst wärst du auch, wäre das keine gute Voraussetzung, wenn du grüblerisch und ängstlich wärst und in Ekel auch empfinden würdest, wärst du kein guter Typ, ne, für diese Branche auch. Ja, die Verwandtschaft, die findet es halt auch eklig, was ich mache. So, die Oma sagt auch, Spitze, mach das, was dir gefällt, was die anderen... Die Oma hat recht. Ja, die Oma hat recht. Ja, es ist ja auch ein guter Beruf. Ich meine, dieser Beruf muss ja auch existieren. Das ist, man kann das ja nicht, das ist ja kein minderwertiger Beruf, ja, oder so etwas. Es gibt halt nicht viele, wo das machen, aber wenn du irgendwo anrufst, es sind alle belegt. Das heißt immer, wir sind belegt. Also doch gefragt, ne? Ja, schon gefragt. Also, ich habe mich jetzt über das Bestattungswesen und mit dem Beruf des Bestatters mit Georg unterhalten. Das fand ich interessant. Danke dir für den Anruf und alles wünsche dir toi toi toi, dass du dann einen Hauptjob bekommst, ne? Jo. Tschüss, Georg. Danke. Tschüss. So ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, unsere schicke neue Telefonnummer, ganz umsonst, ganz gebührenfrei, 0800 5678 111, so erreicht ihr mich telefonisch hier in Köln, und über die Faxnummer 0800 5678 110, auch umsonst. Peter, 37 Jahre alt. Ja, hallo? Ja. Ja, so, hallo Domian. Ja, um was geht's, Peter? Ja, es geht ums Pornosucht. Du bist pornosüchtig? Ja, so etwas, ja. Beschreib es mir bitte, warum bist du süchtig, inwiefern? Ja, also ich habe das so, also es ist schon sehr reduziert, also früher war es stärker. Also ich habe das so manchmal so, dass ich so ein, zwei Mal im Monat, dass ich dann, also mich dann wirklich stundenlang in Pornofilmen aufhalte. Ach, in Pornofilmen, also du holst ja nicht Videos nach Hause, nee, sondern du gehst dann in so Shops oder sowas. Ja, ja, genau. Mhm. Schwul oder hetero? Ist unterschiedlich, also manchmal gucke ich mir B-Pornos an oder, also ich gehe dann meistens immer in so Film-Peep-Shows und das ist auch gar nicht so, dass ich jetzt mir jetzt so einen bestimmten Film aus dem Programm raussuche, sondern meistens sind das dann ja so, hat man da ja so etliche Filme an Auswahl und dann sepp ich dann da einfach mal so durch und ja, bleib dann mal hier vielleicht 3 Minuten und an einem anderen bleibe ich dann mal vielleicht was länger kleben oder so. Und das geht mehrere Stunden? Teilweise ja. Also es ist manchmal so, dass ich, also das Stärkste habe ich gerade auch bei deinem Kollegen da gesagt, so, das war dann so, dass dann da durchaus dann so manchmal an so einem Tag dann so 250 bis 300 Mark sind dann weggegangen, ne? Eine ganze Menge. Ja. Mhm. Und währenddessen onanierst du natürlich, ne? Das ist ja der Sinn des Pornoguckens. Ja. Das machst du einmal, ein einziges Mal oder ein bis zweimal im Monat, sagst du? Ja. Mhm. Ich meine, wenn jetzt der Preis da nicht so hoch wäre, dann würde ich ja noch sagen, na gut, einmal im Monat mal so eine Pornoaktion ist ja vielleicht auch nicht so dramatisch. Wieso meinst du süchtig zu sein? Weil das ist dann so ein Gefühl in mir und ich habe das also auch schon mal oft so, dass ich dann auch dagegen ankämpfen will. Mhm. Aber ich habe das dann teilweise auch so, dass ich dann nicht dagegen angehen kann. Das ist dann wie so ein Trieb. Mhm. So, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So, das zieht mich wie so ein Magnet. Zieht mich ins Pornokino. Du bist dann aber immer alleine in einer Kabine, ne? Ja. Mhm. 37 Jahre bist du alt. Wie viele Jahre praktizierst du da schon so? Ja. Ich will mal sagen, so seit meinem 18., 20. So lange schon? Ja. So lange schon. Und warum leihst du dir keine Pornos auf Kassette aus? Ich will die irgendwie nicht in meiner Wohnung haben. Warum nicht? Da würde ich mich, glaube ich, irgendwie auch schämen. Vor wem? Ich weiß es nicht. Also ich möchte mir das nicht in meiner Wohnung angucken. Also es ist was eher schon Schmutziges für dich und Dreckiges? Teilweise ja. Mhm. Bist du in einer Beziehung? Nee, im Moment nicht. Hast du das auch gemacht, während du in einer Beziehung warst? Da habe ich ganz massiv gegen angekämpft und dann hatte ich irgendwo auch dann bei der Beziehung, wo ich war, also ich bin bisexuell, da hatte ich dann auch teilweise so ein ganz gutes Auffangventil. Also was ich halt nicht mehr mache, ist, das habe ich früher halt gemacht, dass ich das dann immer so verheimlicht habe und dann, wenn dann die Person, mit der ich gerade eine Beziehung geführt habe, hat das merkt man schon von, haben die äußerlich schon gemerkt, dass ich irgendwie anders war. Dann habe ich immer gesagt, so, ach, das, da ist nichts und du redest dir irgendwas ein oder solche Geschichten. Und dann irgendwann habe ich aber dann gesagt, also ich habe dazu gestanden und dann habe ich darüber auch geredet und so. Was meinst du gerade, ich bin bisexuell und hatte dann entsprechend ein gewisses Auffangbecken, was heißt das? Durch die Partnerschaft. Also entweder durch den Partner oder durch die Freundin. Verstehe ich trotzdem nicht. Wieso Auffangbecken? Ja, also ich konnte also dieses Gefühl konnte ich halt dann der Person, mit der ich Beziehung hatte, eben mitteilen. Also es ist aber noch keine Beziehung bei dir zu Bruch gegangen wegen dieser Pornosucht? Eine Beziehung ist kaputt. Eine ist kaputt gegangen? Ja. Warum? Das war mit einer Freundin und ja, die fand das dann pervers oder ja, die wollte dann mit mir einfach nicht mehr zusammen sein, weil sie irgendwo auch Angst hatte, dass ich dann so Sachen, die ich im Pornofilm gesehen habe, dann in das Sexualleben mit einfließen lassen wollte. Ist das passiert schon mal? Nein. Also das habe ich also immer ganz strikt getrennt. Also natürlich gibt es Praktiken, die du im Pornofilm siehst, die auch in deinem Sexualleben eben auch, die du auch praktizierst. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich mir jetzt einen Pornofilm angeguckt habe und dann gesagt habe, so, jetzt probiere ich das mal aus. Oder das habe ich jetzt gesehen, das ist jetzt, ich bin jetzt total geil drauf oder so. Hast du den Eindruck, dass dass diese Sucht sich gesteigert hat in der letzten Zeit? Ist weniger geworden. Weniger sogar? Ja, also seitdem ich also das jetzt also auch da jetzt so offen drüber reden kann, dass ich bei dir anrufe und solche Geschichten. Ich war auch mal in Therapie gewesen. Deshalb? Nicht nur deshalb, da hatte ich also eine ziemliche wie nennt man das, eine persönliche Krise halt auch gehabt. Und da kam das auch mit zur Sprache. Das war aber jetzt nicht das Hauptthema der Therapie, sondern da ging es also nur um mich. Und ja, und da fand ich es für mich ganz einfach auch wichtig, dass ich diese Pornogeschichten dann eben auch mit in die Therapie machen. Ja, ist klar, Also es geht schon mal ein bisschen, es hat sich reduziert, das ist ja schon mal beruhigend, dass die Sucht, wenn es denn eine Sucht ist, ein bisschen nachlässt. Versuche mir doch noch zu beschreiben, Peter, was für dich das besonders Anziehende daran ist, dann sich da so viele Stunden in diesem kleinen, ich sag's das mal ganz vulgär, in dieser kleinen vollgewichsten Kabine aufzuhalten. Und was es konkret ist. Was zieht dich da so sehr hin? Ich weiß es nicht. Es ist wie, ich kann es gar nicht, ich kann auch dieses Gefühl, könnte ich jetzt auch gar nicht beschreiben, was es eigentlich ist. Mhm. Ich merke ganz einfach nur, dass es mich, wenn das Gefühl kommt und wenn ich dieses Bedürfnis spüre, so, dass ich dann, wie gesagt, dann habe ich so diesen, was ich gerade sagte, so, das zieht mich an wie ein Magnet. Mhm. Ist es denn so, resultiert das aus einem Manko in Sachen Sexualität? Also es hat ja, ist damals bei der Therapie halt auch so vermutet worden. Ich meine, also anders gefragt, wenn du richtig ein gutes Sexualleben hast, mit einem Mann oder mit einer Frau, egal, zieht es sich dann auch in so ein Pornokino? Ja, also das Bedürfnis ist dann schon da. Das Bedürfnis ist dann schon da. Ich meine, wie gesagt, was ich vorhin dann schon sagte, also mit diesem Auffangbecken, die Menschen, mit denen ich die Beziehung habe, die merken halt die Veränderung an mir. Könntest du dir vorstellen, mit so einem Menschen, mit dem du eine Beziehung hast, das gemeinsam zu machen? Den einfach mitzunehmen in das Pornokino? Also da hätte ich irgendwo Skrupel. Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, dieses alles aufzubrechen, es einfach mal auszuprobieren. Ja, ich, also der Gedanke ist mir schon mal gekommen. Ich meine, ich würde alles ausprobieren, wenn ich mich da nicht so ganz wohlfühlen würde in so einer Situation. Mal alles ausprobieren, was vielleicht denkbar ist, um mal zu sehen, wie die eigene Psyche darauf reagiert. Ja, aber ich habe also irgendwo auch keine Lust, einen anderen Menschen zu beleidigen. Nein, natürlich nicht. Das musst du ja natürlich wollen und auch Spaß dran haben. Klar, das ist richtig. Aber ich glaube, dir ist auch sehr viel daran gelegen, überhaupt auch so das war die Intention des Anrufs, einfach da mal ein bisschen zu erzählen. Ja. Ich kann dir jetzt keine weisen Ratschläge geben, wie du nicht mehr ins Porno-Kino gehen kannst. Nee, das ist richtig. Aber es geht, wie gesagt, es ist ja reduziert. Insofern ist es ja ganz okay. Und bis zu einem gewissen Punkt ist es vielleicht auch gar nicht so ganz schlimm mehr. Nee, also wie gesagt, mittlerweile, wo ich also auch gelernt habe, damit umzugehen und wo ich gelernt habe, irgendwo habe ich das auf einem gewissen Punkt auch jetzt für mich akzeptiert. Dann wollen wir hoffen, dass sich das vielleicht noch ein bisschen reduziert und dann ist es alles im grünen Bereich. Ja. Alles Gute, mein Lieber. Tschüss. Tschüss, Peter. So, tschüss. 1.33 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.34 Uhr und 34 Sekunden auf die Sekunde. Hier ist Radio S Live, das WDR Fernsehen mit Domian, der Telefon-Talkshow. Heute Nacht seid ihr am Zug mit den Themen. Ihr könnt euch ganz einfach mit allen Themen hier bei mir melden. Morgen sind wir wieder am Zug mit den Themen. Morgen heißt unsere Sendung, oder da geht es in der ganzen Sendung über um sündige Biester. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Morgen will ich mit sündigen Biestern reden. Das ist das Thema unserer Sendung morgen. Telefonnummer 0800 567 8 111, völlig kostenlos für euch. Und die Faxnummer 0800 567 8 110. Noch ein Fax ist gekommen gerade. Hallo Domian. Ich habe gerade von dieser älteren Dame gehört, die gerne einen jungen, knackigen Mann hätte. Tja, ich möchte dazu sagen, ich würde das auch machen. Mein Name ist Jochen, 24 Jahre alt, Student, 1,78 Meter groß, 71 Kilogramm, sehr sportlich, dunkle kurze Haare, Brille. PS, coole Show, tschö Jochen. Ja, das haben wir jetzt auch mal zur Kenntnis genommen. Und es geht weiter mit Udo und Udo ist 45 Jahre alt. Ja. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Ich bin 45 und leider schon zu alt für die 50.000. Die Befürchtung habe ich auch. Wir könnten da gar nicht mehr ran, ne? Können wir überhaupt nicht mehr ran. Nee, also, naja. Tut mir auch schon leid. Man kann ja nicht alles haben. Leben ist an uns vorbeigelaufen. Ja. Wärst du früher auf so ein Angebot eingegangen? Ich wäre drauf eingegangen, ja. Ohne zu zaudern? Ohne zu zaudern. Augen zu und durch? Augen zu, durch und sich danach Gedanken machen, wie man das Geld ausgibt, das hilft dann darüber weg. Udo, was ist dein Thema? Mein Thema ist, du hattest gerade eben einen Bestatter dran. Ja. Und da hast du gesagt, ob er auch schon mal so fiese Sachen macht. Mhm. So, und ich bin einer, der nur fiese Sachen macht. Du bist auch Bestatter? Ich bin, Bestatter und arbeite praktisch für die Polizei. Ja. Also praktisch alles, was unnatürliche Tode sind. Oh, und da wirst du wahrscheinlich konfrontiert mit ganz heftigen Sachen. Mit ganz heftigen Sachen. Beschreib mal, was... Ich wäre auch beinahe nach Köln gekommen, wenn ich pünktlich Feierabend gehabt hätte. Ich war nämlich eingeladen zu deiner Sendung in Köln. Aber ich war einer, der um 20 nach 1 erst Feierabend hatte und mit dem Mokik bis nach Köln, dann wär zu spät gewesen. Erzähl doch mal von den Sachen, mit denen du da konfrontiert wirst. Ja, zum Beispiel Selbstmorde vor Zug werfen, aufhängen, erschießen, erschlagen, also Mord, Selbstmord, verbrennen. Was war das? Verkehrsunfälle. Was war das Schauderhafteste, was du bisher was gesehen hast, was für dich selbst sehr, sehr schlimm war? Da gibt es im Prinzip kaum was am schaurigsten war. Meine allererste, die ich hatte, die war schon sehr schaurig. Die hat also im Sommer über so ein halbes Jahr unterm Dach gehangen. Ein halbes Jahr unter dem Dach gegangen. Ja. War da überhaupt noch was übrig von? Ja, da war eine Lederhülle mit Maden. Und die wie geht das denn vor? Dann kommst du da hin und was passiert dann? Ja, dann hat meistens die Feuerwehr die Tür eingeschlagen oder sonst irgendwas. Die Polizei geht natürlich nicht rein, die bleibt im Treppenhaus stehen, auch wenn jetzt jeder Polizist sagt, das stimmt nicht. Ne? Ich gucke dann erstmal da rein, wie es aussieht. Also wenn jetzt der Boden... Gut, viele werden jetzt natürlich den dicken Ekel kriegen, 2 Zentimeter voll Maden ist, dann geht man runter, zieht die Schutzkleidung an, und dann geht man rein. Das ist jetzt nicht übertrieben. Kann das wirklich sein, dass die Maden so dick auf dem Boden liegen? Ja, ja. Wie groß sind diese Maden? Das ist also dadurch aufgefallen, dass also dem Nachbarn unten drunter die Decke anfing schwach zu werden. Ja. Ja, solche Geschichten hört man. Wie groß sind diese Maden? So circa 2 Zentimeter, 2, 3 Zentimeter. So, jetzt gehst du mit Schutzschuhen da rein und trittst auf die Maden drauf. Ja, das sind Überzieher, die man, wie du vielleicht aus OPs kennst. Genau, ja genau, ja so, klar. So Dinger, ne? Die zieht man über, zieht auch einen Schutzanzug an, Schutzhandschuhe und dann geht man da rein. Und was kommt vor das Gesicht? Eine Maske. Meistens mache ich dann irgend ein Öl oder? Ja, so ein Riechöl. So ein japanisches Riechöl. Ja. Ja, aber wie gesagt, man hat sich wirklich mittlerweile so dran gewöhnt, dieses Tuch brauche ich also bei keinem mehr. Ach, du gehst dann ganz frei mit freier Nase da rein? Ja. Das heißt, du bist wirklich gewöhnt? Das Riechtuch, am Anfang hat man das mal gemacht und dann hat man gemerkt, die Augen fangen an zu tränen, man sieht nichts mehr da, wo man hin will. Mhm. Und dann lässt man das sein. So, jetzt erzähl mal weiter von dem ersten Fall. Dann bist du da reingegangen und der Mensch, der da hing, so viele Wochen schon, war völlig zerfressen, die Maden waren noch in der eine Frau war das, ne? Also es war praktisch, die Haut war eine Lederhülle. Ja. Du konntest, also das hört sich jetzt fies an, du konntest richtig dran klopfen, richtig. eine harte Lederhülle. Da musst du diese Frau abschneiden? Ja, ja. Und du musst die Frau dann auf eine Bahre legen? Wurden dann Fotos von gemacht. Also in diesem einen Fall habe ich also auch noch die Fotos gemacht, weil die Polizei die Wohnung gar nicht betreten hatte. Machst du das immer ganz allein oder mit einem Kollegen zusammen? Mit einem Kollegen. Klar. Mit einem Kollegen, ne? Und dieser Beruf ist also so, den will nicht jeder machen. Und deshalb sind wir also über Jahre hin nur mit zwei Kollegen gewesen. Bist du freiberuflich und? Nein, angestellt. Angestellt bei der Polizei? Nein, bei einem Unternehmen. Und die arbeitet hauptsächlich für die Polizei, so war das. Ja, das funktioniert so, wie bei Abschleppunternehmen zum Beispiel. Ich verstehe. Da werden Ausschreibungen gemacht. Mhm. Ne? So, und da kann halt jeder sich bewerben. Ist klar, ist eindeutig, ja. Ja. Was passiert dann weiter? Dann wird der tote Mensch, in diesem Fall ist diese Frau, wahrscheinlich irgendwo auf eine Bahre oder in einen Sack? Ja, das ist also eine Bahre mit einem Zuhensack, wo man so einen Reißverschluss dann zu. Und dann geht dieser Körper ja gewöhnlich erstmal in die Gerichtsmedizin. In die Gerichtsmedizin, ne? Ja. Hast du denn danach auch nochmal was damit zu tun? Nein. Das nicht? Danach ist für uns dann praktisch die Sache abgehandelt. Also du bist immer, ich sag mal, immer am Tatort. Immer. Ja. Also ob es sich um Selbstmord oder Mord handelt. Egal was es ist, ich bin also immer am Tatort selber und ja. Auch bei extremen Unfällen? Auch das. Ja. Mhm. Also eine ganze Zeit lang war ja zum Beispiel die A3 Riesenbaustelle. Mhm. So, und da hat es also fast jede Woche einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Sind dir so Sachen schon vorgekommen? Ich bin ein bisschen gebremst, das so auszusprechen, aber warum soll ich es nicht aussprechen? Ja, ich spreche es auch aus. Dass du auch einzelne Körperteile, Arme, zusammensuchen musstest. Ja. Zum Beispiel, wenn sich einer vor den Zug setzt oder vor den Zug wirft, so, da bleibt natürlich nicht sehr, sehr viel über. Mhm. So, da hat man dann einen Sack, so einen Plastiksack, dann zieht man auch Handschuhe an und läuft die Gleise entlang und guckt, was man noch findet. Also alles, was... Also es kann dir auch passieren, dass du den Kopf dann irgendwo hinter einem Gebüsch findest. Ja, mir ist auch schon passiert, dass ich also gerade bei einer Zuchtleiche Sachen vergessen habe, wo ich dann am nächsten Morgen ganz entsetzt von der Polizei angerufen wurde, dass da jetzt, ja, ich will jetzt auch nicht so ins Detail gehen, aber dass da noch ein Körperteil im Baum irgendwo drin gehangen hat oder sonst irgendwo. Ne? Du bist sehr hart gesotten. Muss man. Du machst das so viele Jahre schon. 16. 16 Jahre machst du das schon. Als Hauptjob, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Nach 16 Jahren brauchte ich jetzt mal eine Auszeit. Ne? Also Ehe ist dadurch kaputt gegangen. Zwei andere Beziehungen sind dadurch kaputt gegangen. Warum? Wir haben uns übrigens auch schon mal gesprochen. Ganz kurz vor Feierabend haben wir uns mal gesprochen. Da habe ich dir gesagt, ich habe meine erste Freundin von ganz früher nach 17 Jahren... sind wir wieder zusammen. Ah ja, aber das war dann eine andere Thematik. Da wusste ich nicht, dass du... Sie war verheiratet, ich war verheiratet, die Ehe ist durch den Beruf kaputt gegangen und nach 17 Jahren sind wir dann wieder zusammengekommen. Udo, warum sind die Ehen durch diesen Beruf kaputt gegangen? Warum? Ja, weil man 24 Stunden am Tag im Einsatz ist und das über Jahre. Das liegt aber an dem Dauereinsatz, nicht an der Heftigkeit dieses Berufes liegt es nicht. Auch an der Heftigkeit. Auch. Man verliert auch Freunde dadurch. Ja, das funktioniert also so, ja, was machst du vom Beruf? Ja, damit will ich nichts zu tun haben. Also da passiert auch sehr viel. Man ist also, da bewundere ich ja deine Sendung immer, dass da ein Psychologe im Hintergrund ist, wo wir, oder Feuerwehr hat zum Beispiel auch Psychologen, Polizei hat Psychologen, Wir kommen mit den Leuten zusammen. Die Polizei sieht das für ein paar Sekunden. Wir müssen aber da ran. Bei keinem Bestatter gibt es einen Psychologen. Ja, ist klar. Also das, was du machst, scheint mir wirklich mit das Härteste überhaupt, was man sich vorstellen kann. Neben der Gerichtsmedizin vielleicht. Das wäre noch eine Sache, wo ich sagen würde, das würde ich auch nicht machen. Ja, dann hinterher, hört sich jetzt auch wieder fies an, aber diese Madeninventur, da wird man mich auch nicht zu kriegen. Man kann, glaube ich, sagen, dass du alles gesehen hast, was alles passieren kann. Also ich bräuchte keinen Krieg. Ich habe alle Todesarten gesehen, die es gibt. Dennoch, ich muss dich nochmal fragen, wenn du 16 Jahre zurückschaust, kannst du nicht sagen, was das allerhärteste für dich war? Ja, das Härteste, sagen wir mal, das Härteste für mich sind Sachen, die unverständlich sind. Ja? Zum Beispiel, ich sage jetzt also keine Namen, weil darf man nicht, es hat sich ein 16-jähriges Mädchen aufgehangen, weil ihr Vater ihr verboten hat, Haarspray zu kaufen. Gut, das sind dann die Fälle, die du nicht verstehst. Ich meine jetzt, was du optisch mit... An Härte. Ja, was du konfrontiert wirst, wo du denkst, dass es... Wie gesagt, also schlimm sind Brandopfer. Mhm. Ja, also die jetzt zum Beispiel beim Verkehrsunfall im Auto verbrennen und so. Da ist es also ganz schwer, weil die kriegt man auch nicht mehr aus dem Auto raus. Die muss man mit Sitz aus dem Auto raus machen. Ja, und dann, ja, eben vor den Zug springen. Aber das ist alles hinterher eine Gewohnheitssache. Udo, was motiviert einen Menschen, so einen harten Beruf zu ergreifen und durchzuziehen? Ja, was motiviert einen? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht so ein kleines bisschen, es wird kein anderer machen. Hast du wenigstens gut Kohle verdient dabei? Sehr gut, ja. Sehr gut, das ja. Also, ich habe gerade den Georg schon gefragt, ob er eher über seinen eigenen Tod anders denkt, seitdem er das macht. Hast du ein anderes Verhältnis zu deinem eigenen Tod bekommen? Das hört sich jetzt blöd an. Vor 16 Jahren, wo ich das angefangen habe und meine erste, zweite oder dritte geholt habe, da habe ich direkt eine Sterbefallversicherung gemacht. Da war ich also noch jünger. Ne? Also da habe ich direkt eine Sterbefallversicherung gemacht. Und und der Gedanke an den Tod hat sich bei mir in dem Sinne verändert, dass ich gar keine Angst davor habe. Keine Angst mehr? Gar keine. Das ist ja auch interessant. Durch diese Extremkonfrontation hast du keine Angst mehr für den Tod. Gar keine. Also wenn man den ganzen Tag sowas macht, so schreckliche Sachen, kann man denn überhaupt dann ganz normal abends nach Hause gehen und sich ausspannen und die Dinge tun, die die meisten Menschen in der Freizeit tun? Ja. Die meisten, die mich kennen, sagen sogar, also die würden mich nie in so eine Schiene, also in diese Arbeitsschiene reindrängen, weil ich bin also sehr lustig und aufgeschlossen und ja. Was ist für dich in diesem Job ein Erfolgserlebnis gewesen? Ein Erfolgserlebnis, dass ich mal einen Mord entdeckt habe, den die Mordkommission nicht gefunden hat. Gut, das ist jetzt ein einmaliger Fall in 16 Jahren. Aber wir alle leben ja in unseren Berufen davon, dass man dann irgendwie so eine Rückmeldung kriegt und wirklich auch so ein Erfolgsgefühl hat. Hat man das überhaupt in dem Beruf? Ja, manchmal kriegt man schon von Angehörigen. Ja, also unser Eins ist ja auch nicht aus Eis oder aus Stein. Wenn man also irgendwo in eine Situation reinkommt, wo sich gerade einer selbst umgebracht hat und die Familie ist natürlich fertig mit der Welt, dann gehe selbst ich auch mal auf die Familie zu, spreche mit denen, setze mich mit denen hin, versuche denen das klar zu machen. Die sind ja überfordert, was da alles passiert. Der Notarzt kommt, die Polizei kommt, die wissen ja gar nicht, was los ist. Du hast gerade gesagt, du hast jetzt eine Auszeit. Heißt das, dass du doch wieder in den Beruf einsteigen willst irgendwann? Ja, ich werde garantiert wieder in den Beruf einsteigen, weil, wie gesagt, diese ganzen Beziehungen auch zur Polizei hin. Ja, also wenn ich also durch die Gegend fahre, dann sind sie immer direkt wieder dran, warum du nicht mehr und. Also ich muss dir... Beruf, in den 16 Jahren habe ich also an Beifahrern, also würde ich über den Daumen sagen, so 50 Stück verschlissen. Also ich muss dir ja sagen, dass ich da höchsten Respekt vor habe, auch vor Menschen, die so etwas machen. Weil wir brauchen ja Menschen, die auch genau so etwas tun in diesen schlimmen Situationen. Ich wünsche dir, dass deine Auszeit erholsam ist für dich, lieber Udo. Ja, ich will es auch hoffen. Und dass du dann einen Einstieg findest in diesen schweren Beruf und dass dein Privatleben nicht darunter leidet. Ja, eben. Man muss da immer sagen, man muss einen Partner finden, der es mitmacht. Ja. Alles Gute. Gut. Tschüss, Udo. Vielen Dank. Tschüss. Jetzt begrüße ich Miriam und Miriam ist 23 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Miriam. Was ist dein Thema? Ja, du hattest ganz am Anfang eine Anruferin und zwar ging das um Krebs. Ich habe nicht ganz genau mitgekriegt, was mit ihr ist. Ja. Nur, dass sie ziemlich verzweifelt ist. Und ich habe mit meinen jungen Jahren einen Gehirntumor und Magenkrebs. Und Magenkrebs. Und möchte einfach nur ein bisschen Mut zusprechen und dir sagen, dass sie den Kopf nicht hängen lassen soll. Ich habe auch alle meine Leute verloren, auch meine Familie. Und die wissen darüber auch nichts. Moment mal, wie lange hast du die Krankheit schon? Also den Gehirntumor, den habe ich jetzt seit gut 2 Jahren. Und das mit dem Magenkrebs, das weiß ich jetzt erst seit kurzem. Also seit 3 Wochen genau gesagt. Und deine Familie weiß auch nichts von dem Gehirntumor? Richtig. Wie kann das sein? Deine Familie heißt, du hast noch Eltern? Ja. Auch Geschwister? Ja. Wie viel? 2. Und wie kommt das, dass die davon nichts wissen? Ich sag mal so, ich hab zwar bei meinen Eltern gelebt, aber ich habe weniger Kontakt mit denen gehabt und wollte sie auch damit nicht belasten. Hast du kein gutes Verhältnis zu den Eltern gehabt? Also ich kann eigentlich mit meinen Eltern über alles reden, aber ich möchte sie halt nicht belasten und habe mich dann einfach mehr oder weniger abgekapselt und bin dann einfach mit Sack und Pack abgehauen. Und wohin? Nach einer guten Freundin. Und seit wann lebst du bei der Freundin? Jetzt seit 2 Wochen. Ach so, aber bis dahin hast du bei deinen Eltern gelebt. Und ja. Die müssen das doch dann irgendwie mitgekriegt haben, wenn bist du, gab es ein therapeutisches Vorgehen gegen den Gehirntumor? Gab es ganz am Anfang, aber da habe ich, zu dem Zeitpunkt habe ich nicht zu Hause gelebt, da habe ich mit meiner Freundin in Münster gewohnt. Und da habe ich auch eine Chemotherapie angefangen, habe sie abgebrochen. Und ich würde auch wirklich jeden raten, sie nicht zu machen, weil sie macht einen mehr kaputt als alles andere. Also bei mir war es zumindest so. Vielleicht kann man das nicht so allgemein raten, aber deine Erfahrung ist das so, für deinen Fall. Meine Erfahrung ist das. Auch in dieser Zeit gab es keine Verbindung mit den Eltern und die haben das nicht mitbekommen. Richtig. Ich bin da ganz, ganz entsetzt und auch erstaunt darüber, Mira. Wenn du sagst, du kannst mit deinen Eltern über alles reden, dass du sie ausschließt aus deinem Schicksal. Ich könnte mir fast vorstellen, dass deine Eltern irgendwann ganz, ganz enttäuscht und traurig darüber sind. Willst du sie schonen? Ja, ich möchte es auf der einen Seite möchte ich sie schonen und auf der anderen Seite ist es nur so, dass ich glaube, die nehmen mir das einfach auch nicht ab. Ich habe in meiner Kindheit so viel Blödsinn gebockt und dann. Na gut, aber irgendwann sind sie in einer Klinik und sie reden mit einem Arzt und dann gibt es nichts mehr, nicht abzunehmen. Stimmt, ja. Ich meine, ich bin erst vor 2 Tagen wiederbelebt worden. Wiederbelebt worden? Wiederbelebt worden. Was ist passiert? Als ich das Ergebnis gehört habe. Von dem Magenkrebs? Das erstmal alles so ein bisschen leicht verarbeitet habe und danach aufgrund dessen noch von jemandem was auf die Schnauze gekriegt habe und so fertig war. Mensch, ich muss unterbrechen, wie von jemandem auf die Schnauze gekriegt hast. Ja, ich habe aufgrund dessen, dass ich Magenkrebs habe, wurde ich von jemandem zusammengeschlagen. Wie bitte? Wo, von wo und von wem? Ja, von einer guten Freundin, ihr Freund. Der konnte damit irgendwie nicht umgehen und hat das dann versucht mit Schläge zu lösen. Das kann ich fast nicht glauben. Ja, ist aber so. Und dann? Ja, dann bin ich halt zu ihr und habe mir alle möglichen Tabletten und Drogen und was es nicht sonst noch alles gibt, besorgt und bin dann zum Bahnhof gelaufen und mich da aufs Klo gesetzt und habe da erstmal geheult und Abschiedsbrief geschrieben und ja, dann habe ich mir alles Mögliche reingepfiffen und wollte eigentlich auch Schluss machen und Miriam, ja. Wie hat dieser Mann das denn erfahren, dass du Magenkrebs hast, der dich zusammengeschlagen hat? Nee, ich habe das, wie man auch immer sagen will, damaligen Freundin einfach gesagt, dass ich Magenkrebs habe. Ja, und dann kam der Freund von dieser Freundin zu dir und hat dich zusammengeschlagen? Richtig. Beschreib mal die Situation. Ja, er fragt, ob ich runterkomme und ich so, ja und klar und wollte mit mir reden. Und wie runterkommen, von wo? Von meiner Freundin und von der Wohnung. Und dann hat er mich gefragt, ob das alles so stimmt und dann hat er mir erzählt, dass sie jetzt wirklich total fertig wäre. Ja, und hat dann daraufhin auf mich eingeschlagen. Weil er Wut darüber hat, dass deine Freundin sich da so reinhängt oder reinhing damals. Ja. Und entsprechend selbst dann sehr angeschlagen war dadurch. Genau. Mein Gott, ist das schlimm. Mein Gott. Dann gab es einen Selbsttötungsversuch. Ja, und dann genau. Hat man dich gefunden. Man hat mich auf der Bahnhofstoilette gefunden und mich dann wiederbelebt. Jetzt sag mir doch noch ein Wort zu dem Magenkrebs. Wie war die Diagnose denn da? Was haben die Ärzte zu dir gesagt? Wie stark ist er? Wie fortgeschritten? Welche Möglichkeiten gibt es? Möglichkeiten, operabel, man kann ihn nicht entfernen, weil er halb zu groß ist. Und was halb gemacht werden könnte, ist halb mit Medikamenten, habe ich aber abgelehnt. Und bin danach einfach aus dem Krankenhaus abgehauen. Ich wollte einfach nicht mehr da sein. Also nochmal, du lebst jetzt bei einer Freundin? Ja. Wieder? Ja. Und du bist in gar keiner ordentlichen medizinischen Betreuung zurzeit? Richtig. Obwohl du so schwer krank bist? Ja. Was ist denn aus dem Gehirntumor geworden? Ist der gewachsen? Ist der geschrumpft? Weißt du da irgendwas? Er wächst und gedeiht. Hast du Beschwerden? Kopfschmerzen. Viele. Und Anfälle. Ja, ich kann das alles gar nicht glauben, was du mir erzählst. Das ist ja so hardcore. Ich will... Warum begibst du dich denn nicht in gute ärztliche Hände? Du hast du mal vielleicht irgendwo eine schlechte Erfahrung gemacht, aber es gibt doch nur genug gute Ärzte auch. Ja, irgendwie... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe einfach irgendwie... Alle Menschen, die ich gerne hatte, habe ich verloren. Außerdem, ja, aber da bist du auch teilweise auch selbst schuld. Deine Eltern, könnte ich mir vorstellen, machen sich da auch die Mega-Sorgen zurzeit. Du bist irgendwie nicht da oder meldest du dich ab und zu mal bei denen? Ich habe mich heute noch bei denen gemeldet. Und verstehen die das, dass du weg bist? Ja, darüber machen die sich keine Gedanken, das sind die nicht anders gewöhnt. Von was lebst du denn eigentlich? Von was? Ja, du brauchst doch Geld. Hm? Vom Betteln. Vom Betteln? Ja. Auf der Straße? Ja. Ich finde das ganz erschütternd, was du mir erzählst. Hast du denn mit deinem Leben schon so abgeschlossen? Willst du denn gar nicht leben? Auf der einen Seite nicht mehr, nein. Warum denn nicht? Weil ich seit meinem 6. Lebensjahr nur am Kämpfen bin und nur am... Aber was, gegen was oder mit was hast du denn gekämpft? Ich bin mein 3. Lebensjahr sexuell missbraucht worden, vergewaltigt worden. Von wem? Von meinem Bruder. Und ab dann war dann verschiedenen Heimen, Psychiatrien. Wissen deine Eltern das? Ja. Lebte denn bis zum Schluss der Bruder auch noch bei euch in der Familie? Ja. Wie viel älter ist der? Der ist jetzt, ich glaube, 34, 35. Und der lebt immer noch zu Hause? Ja. Haben deine Eltern dir das geglaubt? Nein, nee, lebt nicht mehr zu Hause, lebt in der Nähe von meinen Eltern. Achso. Haben deine Eltern dir das geglaubt damals? Ja. Machst du deinen Eltern irgendwie auch einen Vorwurf, dass sie dich nicht genug geschützt haben? Nein. Ich meine, ich bin meinem Bruder auch nicht böse. Der wollte eigentlich nichts Böses. Wie alt war denn dein Bruder, als er das gemacht hat? Du bist jetzt 23, er ist 34. Ja, ich war damals 3. Vor 20 Jahren. Wie lange hat er das gemacht? Bis zu meinem 6. Lebensjahr. Bis ich in die Schule kam und in der Schule aggressiv wurde und dadurch alles aufgeflogen ist. Du kannst dich natürlich gut daran erinnern. In dem Alter hat man natürlich schon Erinnerungen, ne? Oder? Oder hast du es ausgeblendet alles? Nicht alles. Ich hab mit vieles viel darüber mit ihm geredet auch und gefragt, was er überhaupt mit mir gemacht hat, weil ich was? weiß nicht, ob er mich irgendwie, was er genau mit mir gemacht hat. Er hat mir einige Sachen gesagt und einige Sachen, ich glaube, die hat er einfach auch ausgelassen, weil ich war nie Jungfrau. Was haben deine Eltern denn mit diesem Jungen dann gemacht? Der kam damals auch in die Psychiatrie. Allerdings in die gleiche wie ich auch. Aber ihr hattet nichts miteinander zu tun da? Wir haben uns täglich gesehen. Ihr habt euch täglich gesehen? Miriam, jetzt geht unsere Sendung zu Ende. Jetzt bitte, jetzt musst du mir versprechen, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen können. Ja. Dass meine Psychologin, die Petra, dich anrufen darf gleich. Ja, du legst jetzt auf und dann ruft die Petra dich an. Und dieses Mädchen soll den Kopf nicht verlieren. Die soll den Kopf immer schön hochhalten. Es gibt Schlimmeres. Naja. Liebe Miriam, also wir rufen dich gleich sofort wieder an, das heißt die Petra. Und dann habt ihr schön lange Zeit miteinander zu reden. Okay. Alles, alles, alles, alles Gute. Danke, Domian. Tschüss, Miriam. Ciao. Hui. Mann, Mann, Mann. So, ihr Lieben, in der Technik war heute Nacht Hans-Jürgen Wilde. Jetzt fällt mir fast der Programmhinweis schwer auf morgen, wie unsere Sendung morgen heißt. Das lasse ich jetzt auch mal, ich habe es gerade schon gesagt. Wir sind um eins wieder da, Radio 1 Live, im WDR Fernsehen. Neue Telefonnummer 0800 5678 111. Und ab 0 Uhr könnt ihr uns schon anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.